lang und lang die ganze Kompanie. Wenn's als Lied am Fenster steht, mit dem Taschentüchlein fehlt, das macht Laune und dann lang die ganze Kompanie. Hussa, sa, tiralala, schau dir die Soldaten an. Einer ist bestimmt für dich in meiner Kompanie. Fang am rechten Flügel an, rüte bis zum letzten Mann. Und dann sagst du mir, gefällt die ganze Kompanie. Hussa, sa, tiralala, Kompanie, ja, ja, Hussa, sa, tiralala.